Die beiden sind weg, Hinky. Die Luft ist rein. Hinky. Hey da, Hinky. Kannst du mich hören? Klar doch, Pinky. Ich wollte dich nur nicht stören. Ach, Mensch, du Trottel. Ich weiß doch, wo du bist. Echt? Und ich dachte, du hättest mich vermisst. Quatsch nicht rum. Die Luft ist jetzt rein. Hier sind nur wir zwei. Wir sind ganz allein. Bist du sicher, dass uns niemand sieht? Klar. Pinky? Pinky.